Kapitel 42. Auf Menschen ist kein Verlass, wenn es um den Frieden geht. Erstens. Freundesliebe ist nur gut, wenn sie beiderseitig in Gott gründet. Der Herr: Mein Sohn, wenn du deinen Frieden auf irgendeinen Menschen gründest, der dir gefühlsmäßig oder durch das Zusammenleben nahesteht, bleibst du unstet und unfrei. Nimmst du aber deine Zuflucht zur lebendigen, bleibenden Wahrheit, wirst du nicht traurig werden, ob auch ein Freund sich zurückzieht oder stirbt. Freundesliebe muss in mir gründen, um meinetwillen musst du lieben, wer immer dir gut und teuer scheint in diesem Leben. Ohne mich hat die Freundschaft weder Bestand noch Dauer. Eine Liebe, deren Bande ich nicht knüpfe, ist keine wahre und reine Liebe. Zweitens. Der bereite Verzicht auf eine besondere Liebe von Seiten der Menschen führt tiefer in Gott. Solche Neigungen zu lieben Menschen musst du so abgestorben sein, dass du, so weit an dir liegt, auf allen Umgang mit Menschen verzichten möchtest. In dem Maße, als der Mensch sich von allem irdischen Troste immer weiter zurückzieht, nähert er sich mehr und mehr Gott. Und er steigt umso höher zu Gott empor, je tiefer er in sich selber hinabsteigt und je geringer er sich vorkommt. Wer sich aber etwas Gutes zuschreibt, versperrt der Gnade den Weg zu seinem Innern. Denn die Gnade des Heiligen Geistes sucht immer ein demütiges Herz. Wenn du es verständest, dich als ein reines Nichts anzusehen und alle Liebe zum Irdischen abzuwerfen, dann würde ich mich und meine vielen Gnaden dir schenken müssen. Siehst du aber auf die Kreaturen, dann wird dir der Anblick des Schöpfers entzogen. Lerne dich in allem um des Schöpfers willen überwinden, dann wird es dir gelingen, göttlich tief zu erkennen. Was immer wir gegen die Ordnung lieben, mag es auch nur eine Kleinigkeit sein, hält vom höchsten Gute zurück und entwürdigt.